How do I choose a husband or a wife? Wie kann ich meinen Ehepartner auswählen? I already have one. Ich habe schon jemand. Sorry. Mir leid. I've had her for 35 years. Ich habe sie nun schon seit 35 Jahren. Do you know, this is actually a question that people have asked us. Und wisst ihr, das ist eigentlich eine Frage, die mir schon viel gestellt wurde. I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. She's Marina. Und das ist Marina. We're two happy people. Wir sind zwei glückliche Leute. That work together. Die zusammenarbeiten. So let me answer this question for you. Also ich möchte euch diese Frage beantworten. Do you know, how to choose a husband and wife is a complex question. Wisst ihr, wie man seinen Ehepartner auswählt, ist eine ganz komplexe Frage. Only to the Christians. Aber nur für die Christen. It's not complex for the non-Christians. Es ist nicht komplex für die Nichtchristen. No wonder Jesus said that the sons of the world are wiser than the sons of the kingdom. Es wundert mich nicht, dass Jesus gesagt hat, dass die Leute der Welt weiser sind als die Leute als die Christen. You know, it's funny, religion makes everything complicated. Wisst ihr, es ist merkwürdig, wie Religion alles so kompliziert macht. The world doesn't make it this complicated. Die Welt macht das nicht so kompliziert. So here is the first question that brings confusion. Also hier ist die erste Frage, die Verwirrung bringt. How do I find the one that God has chosen for me? Wie kann ich den Ehepartner finden, der Gott für mich ausgewählt hat? I'm going to tell you. Exactly how you find the person that God chose for you. Ich kann dir genau sagen, wie du die Person finden wirst, die Gott für dich ausgewählt hat. You ready? Bist du bereit? You can't find that person. Du kannst sie gar nicht finden, diese Person. Well, Reinhard, how am I ever gonna get married? Aber Reinhard, wie werde ich je heiraten, wenn das so ist? You can't find that person because God hasn't chosen one. Du kannst diese Person nicht finden, weil sie dir Gott nicht ausgewählt hat. Do you know what's really funny? Wisst ihr, was wirklich lustig ist? People take Old Testament patterns to establish life in the New Covenant. Leute nehmen Vorschriften oder Vorgaben vom Alten Testament und etablieren sie jetzt im Leben im Neuen Bund. You can't do that. We live in the New Covenant. Aber das könnt ihr nicht machen. Wir leben im Neuen Bund. Reinhard, God chose the wife of Isaac. Her name was Rebecca. Aber Reinhard, Gott hat die Frau von Isaac ausgewählt und das war Rebecca. Listen, my friend. Aber hör zu, mein Freund. There is no proof in the New Testament that God chooses the partner for you. Da gibt es keinen Beweis im Neuen Testament, dass Gott dir den Ehepartner wählt. But Reinhard, I heard you say. Aber Reinhard, ich habe gehört, wie du gesagt hast. God told you to marry Debbie. Dass Gott dir gesagt hat, dass du Debbie heiraten sollst. Well, you heard wrong. Ja, das hast du falsch gehört. I'll tell you the story. Ich kann dir die Geschichte erzählen. I was already with a lady. Ich war schon mit einer Dame. When I went to Bible school. Als ich in die Bibelschule ging. I was getting ready to marry that lady. Und es war vorgesehen, dass ich sie heiraten werde. I was just waiting for Bible school to be over. Ich habe nur darauf gewartet, dass die Bibelschule zu Ende ging. And then here's what God said to me. Und hier ist, was Gott mir gesagt hat. God said to me, Reinhard, if you want to marry this lady, you can. Gott hat zu mir gesagt, Reinhard, wenn du diese junge Frau heiraten möchtest, dann kannst du das tun. See, God had not chosen Debbie for me. Also Gott hatte nicht Debbie für mich ausgewählt. He said to me, if you want to marry that other lady, go ahead, you can marry her. Er hat mir gesagt, wenn du diese andere junge Dame heiraten möchtest, dann kannst du das tun. But then he said this. Aber dann hat er das gesagt. If you want to fulfill the purpose that I have for you on earth. Aber wenn du die Bestimmung, die ich für dich auf dieser Erde habe, erfüllen möchtest. You will not be able to fulfill it with this lady. Du wirst nicht fähig sein, diese zu erfüllen mit dieser jungen Frau. I needed Debbie to fulfill the purpose. Ich habe Debbie gebraucht, um diese Bestimmung zu erfüllen. So did God chose her or did I choose? Also hat Gott sie ausgewählt für mich oder habe ich sie ausgewählt? I chose. Ich habe ausgewählt. I understood that if I want to do certain things, she's a wise choice. Ich habe verstanden, dass wenn ich gewisse Dinge tun möchte, dann ist sie eine weise Entscheidung. Do you know, I've seen so many broken marriages. Und wisst ihr, ich habe so viele kaputte Ehen gesehen. Because of this. Wegen dem. God told me to marry this lady. Gott hat mir gesagt, dass ich diese Person heiraten soll. And then 4 years later, it's a mess. Und dann 4 Jahre später ist es ein Riesendurcheinander. So if God told you to marry her, why is it in a mess? Aber wenn Gott mir gesagt hat, dass ich diese Person heiraten soll, wieso ist es so ein Durcheinander? 2 reasons. 2 Gründe. Either you did not hear God. Entweder hast du Gott nicht gehört. You probably heard your own heart. Und wahrscheinlich einfach auf dein eigenes Herz gehört hast. That's most likely the case. Und sehr oft ist das der Fall. Because I don't believe that God is telling us who to marry. Weil ich glaube nicht, dass Gott uns sagt, wer wir heiraten sollen. But should you have heard God that this is a person that you could live with? Aber es ist möglich, dass du Gott gehört hast, dass dir sagt, dass es möglich ist, dass du mit dieser Person lebst. Then here is the mistake we make. Dann ist der Fehler, den wir machen, folgender. We are more concerned about finding the right partner than becoming the right partner. Wir sind mehr damit beschäftigt, die richtige Person zu finden, als die richtige Person zu werden. So instead of praying like this, also anstatt folgendes zu beten, God, show me my husband, show me my wife. Gott, schau mir meinen Ehepartner. This is how you pray. So solltest du beten. God, while I'm single, Gott, während ich noch Single bin, make me the person so I can be the best wife or the best husband. Mach mich die Person, damit ich die beste Ehefrau, der beste Ehemann sein kann. If that would be an attitude, it wouldn't be so hard to find a partner. Und wenn das deine Haltung wäre, dann wäre es nicht so schwierig, deinen Ehepartner zu finden. So we have to change this mentality. Und deshalb müssen wir diese Mentalität verändern. You know, I did not know my future. Wisst ihr, ich kannte meine Zukunft nicht. Look, I've been married for 35 years. Ich bin nun seit 35 Jahren verheiratet. My life has been one of the most crazy stories that I know. Und mein Leben war eines der verrücktesten Geschichten, die ich kenne. Lived on three continents. Ich habe auf drei Kontinente gelebt. I smuggled things to help persecuted Christians. They could have killed me. Ich habe Dinge geschmuggelt, um verfolgten Christen zu helfen, die hätten mich umbringen können. I left Debbie at home with a 7-day-old baby and went to a communist country. Ich habe Debbie hinter mich gelassen mit einem 7-Tage-alten Baby und ging in ein kommunistisches Land. I took Debbie when she was 3 months pregnant and took her to a communist country. Und they could have killed her and cut the belly open and murdered the baby. Und ich habe Debbie mitgenommen in ein kommunistisches Land, wo sie mit 3 Monaten schwanger war. Sie hätten sie umbringen können oder den Bauch aufschneiden. My journey with God has been exciting, adventurous, but crazy. Meine Reise, mein Leben mit Gott war sehr abenteuerlich, aber auch verrückt. So God knew the future, so God let me choose, but he gave me wisdom. Und Gott kannte die Zukunft, er hat mich auswählen lassen, aber er gab mir Weisheit dazu. So I chose wisely. So ich habe weise gewählt. You know, and I look back and I think. Und wenn ich zurückschaue, denke ich. My God, with my crazy life, I'm so glad I married that crazy girl. Oh wow, mit meinem verrückten Leben, wie bin ich froh, dass ich diese verrückte Frau geheiratet habe. Now, has our journey been wonderful and easy all the time? War unsere Reise immer wunderbar und schön und einfach? Is she? Of course not. Oh nein, sicher nicht. The first 2 years of marriage was so bad, Debbie felt sorry for our neighbors. Die ersten beiden Jahre unserer Ehe waren so schlimm, dass Debbie unsere Nachbarn leid taten. You know why? Und wisst ihr wieso? Because we lived in a small apartment, surrounded by other apartments. Weil wir lebten in einer kleinen Wohnung, umgeben von anderen Wohnungen. And we fought so much that we felt sorry for the neighbor having listened to us fighting. Und wir haben so viel gestritten, dass uns die Nachbarn, die um uns herum wohnten, leid tat. It's true. Und das ist wahr. So was it always wonderful, easy, fun? So war es nur einfach und genial und lustig. We had to work very hard to make marriage work. Wir mussten sehr hart arbeiten, um diese Ehe funktionsfähig zu machen. Everything that Debbie likes in the natural, I hate, and the other way around. Weil alles, was Debbie liebt, hasse ich, und umgekehrt ist es genauso. So we learned to make compromises. So haben wir gelernt, Kompromisse zu machen, einzugehen. We learned to forgive. Wir haben gelernt zu vergeben. We learned to accept and to love. Wir haben gelernt zu akzeptieren und zu lieben. So how do you choose your partner? Also wie kannst du deinen Ehepartner auswählen? Here is what I've been telling my young people in Poland for more than almost 20 years. Hier ist, was ich den jungen Leuten in Polen schon seit mehr als 20 Jahren lehre. The first question you need to answer is, what do you want to do with your life? Die erste Frage, die du antworten musst, ist, was willst du mit deinem Leben machen? That's the first question. Das ist die erste Frage. The first question we ask God, how do I find my partner? That's the wrong question. Und die erste Frage, die wir fragen, ist oft, Gott, wie finde ich meinen Ehepartner? Aber das ist die falsche Frage. First question is, what do you want to do with your life? Die erste Frage sollte sein, was willst du mit deinem Leben machen? If the answer is, wenn die Antwort ist, I just want to have a happy family. Ich will einfach eine glückliche Familie haben. be with my wife and my children. Ich will mit meiner Frau sein, mit meinen Kindern. Have a happy life. Und ich will ein glückliches Leben haben. Then here is what you do. Ja, dann ist da, was du tun kannst. Marry any other Christian that lives according to the way the Bible teaches us and you will be happy. Heirate irgendeinen anderen Christen, der nach der Bibel lebt und dann wirst du glücklich sein. Anybody. Irgendjemand. You'll be happy. Und dann wirst du glücklich sein. Is that easy? Ist das so einfach? Yes. Ja. Just choose. Wähle einfach. But what if your answer to the question? Aber was ist, wenn die Antwort auf deine Frage is this? Folgendermaßen ist. Just a happy life and family? No, that doesn't satisfy me. Einfach ein glückliches Leben und Familie? Nein, das genügt mir nicht. When I go to heaven, I want to know I have fulfilled everything that Jesus planned for me. Wenn ich in den Himmel gehe, dann möchte ich sicher sein, dass ich alles erfüllt habe, was Jesus für mich bereithält. If that's your answer. Wenn das deine Antwort ist. Then you need wisdom to choose right. Dann brauchst du Weisheit, um dich richtig zu entscheiden. I'm going to say something that you might not like to hear. Und ich werde dir etwas sagen, was du vielleicht nicht hören möchtest. If you answer this question like I want to fulfill everything that God has for me. Und wenn du diese Antwort hast, ich möchte alles erfüllen, was Gott für mich hat. It is better to stay single than to marry wrong. Dann ist es sicher besser, Single zu bleiben, als falsch zu heiraten. That's what Paul teaches. Und das ist das, was der Paulus uns lehrt. Very clearly. Ganz klar. And Jesus said the same thing. Und Jesus sagt das Gleiche. There are some that choose to stay single for the kingdom. Es gibt einige, die Single bleiben möchten für das Reich Gottes. You know, if Jesus doesn't satisfy you completely, no husband and no wife will satisfy you. Und weißt du, wenn Jesus dich nicht erfüllt, dann kann das kein Ehepartner für dich tun. Trust me. Vertraue mir. You have to find your satisfaction in Jesus. Du musst deine Erfüllung in Jesus finden. What does it mean to be yoked together unequally? Und was bedeutet das, ungleich miteinander verbunden sein oder mit einem unter ein Joch gespannt sein, das ungleich ist? Listen. Hör zu. It's very simple. Es ist ganz einfach. Paul talks it to the Corinthians in chapter 5. Paulus spricht darüber zu den Korinther im Kapitel 5. If you, a Christian, marry somebody who is not a Christian, the yoke does not fit. Wenn du ein Christ bist und jemand heiratest, der nicht Christ ist, dann ist das Joch ungleich. Will you sin if you marry a non-Christian? Und sündigst du, wenn du ein Nicht-Christ heiratest? I don't think so. Ich glaube nicht. But trust me, you will pay for it the rest of your married life. Aber vertrau mir, du wirst das bezahlen für den Rest deines verheirateten Lebens. I've seen this dozens of times, maybe hundreds of times. Ich habe das so oft gesehen, vielleicht hunderte von Male. You'll always pay for it. Du wirst es immer bezahlen. Even if you don't believe so, you will. Und wenn du es mir nicht glaubst, es wird so sein. Can you marry somebody that's not a Christian? Also kannst du jemand heiraten, der kein Christ ist? You can do what you want. Ja, du kannst tun, was du möchtest. Will you sin? Wirst du dabei sündigen? I don't think. Ich glaube nicht. But you're going to pay for it the rest of. Aber du wirst den Rest deines Lebens dafür bezahlen. Nobody believes me, but they all have paid for it. Keiner glaubt mir, aber alle haben dafür bezahlt. So Reinhard. Also Reinhard. Would you marry a woman that already has a child? Würdest du eine Frau heiraten, die schon ein Kind hat? Sure. Ja, sicher. I'd marry every woman with a child. Ich würde sicher eine Frau heiraten, die schon ein Kind hat. Because you don't marry for selfish reasons. Weil du heiratest ja nicht aus egoistischen Gründen. That's terrible. Das ist ja schlimm. Oh, she already has a child. Oh, sie hat schon ein Kind. So? Und? Be a great father. Love the child and love the woman. Sei ein großartiger Vater. Liebe das Kind und liebe die Frau. I'm going to tell you something. Ich werde dir etwas sagen. Debbie has a really, really terrible past. Debbie hat eine schlimme Vergangenheit. Which she talks about in her book. Und sie redet darüber in ihrem Buch. Before we got married, Debbie was not very well. Und bevor wir heirateten, ging es Debbie nicht so gut. So I realized that and we talked about it. Und ich habe das realisiert und wir haben darüber geredet. And she said, this was what she felt. Und sie hat gesagt, das ist, was sie gefühlt hat. She felt that I deserve a better woman. Sie fühlte sich das Gefühl, dass ich eine bessere Frau verdiene. Because she had a lot of sexual relationships. Weil sie hatte viele sexuelle Beziehungen. She had an abortion. Sie hatte eine Abtreibung. Mess. Ein Durcheinander. And I said to her. Und ich habe ihr gesagt. Sweetheart, to me you are pure and you are a virgin. Liebling, für mich bist du rein und du bist eine Jungfrau. In Jesus has forgiven your past, for me it's gone too. Wenn Jesus deine Vergangenheit vergeben hat, dann für mich ist sie auch vergeben und vergangen. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. On the 25th of October, am 25. Oktober 1986 I married a physical virgin. Habe ich eine körperliche Jungfrau geheiratet. Debbie, God physically restored Debbie's virginity. Debbies Jungfräulichkeit war körperlich wiederhergestellt. It's terrible how we Christians judge. Es ist so schlimm, wie wir Christen richten. What a dirty woman, she has a child. Was für eine unwürdige Frau, sie hat ein Kind. I tell you, if that's how you judge, you are dirtier than the woman. Ich kann dir sagen, wenn das so ist, wie du richtest, dann bist du unwürdiger, schmutziger als diese Frau. We need to learn to extend grace. Wir müssen lernen, Gnade zu geben, zu erweisen. Do you know who the true widows and orphans are today? Weißt du, wer die richtigen Waisen und Witwen heutzutage sind? In my opinion? Aus meiner Sicht? Single mothers. Die alleinstehenden Mütter. We need to care for them. Wir müssen für sie sorgen. We need to love them. Wir müssen sie lieben. So I'm married. So ich bin verheiratet. But if I would be single, aber wenn ich alleinstehend wäre, I wouldn't care how many children the wife, the woman has that I would marry. I wouldn't care. Dann wäre es mir egal, wie viele Kinder die Frau hat, die ich heiraten würde. I would be the best father I could be to these children. Ich würde versuchen, der beste Vater zu sein, den ich für diese Kinder sein kann. People. Leute. Get rid of your religious mentality. Entsorgt euch all dieser religiösen Mentalität. You know, I dream of a church where we so care for one another. Wisst ihr, ich träume von einer Gemeinde, wo man sich so umeinander sorgt. Where all the people will feel loved and accepted. Wo alle Leute sich geliebt und akzeptiert fühlen würden. And not judged. Und nicht gerichtet. I hope this video helped. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Comment if you want to. Kommentiere, wenn du möchtest. If it blessed you, share it with other people. Und wenn es dich gesegnet hat, dann teile es mit anderen. Thank you. Danke. We'll see you next time. Wir sehen uns das nächste Mal.